Abschnitt 15 aus Ulschurhänd 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel. In der Oase. Teil 8. Als sie fort waren, standen wir auf und sahen einander an, obgleich wir in der Dunkelheit unsere Gesichter nicht erkennen konnten. Das, was wir gehört hatten, war von größter Wichtigkeit. »Da möchte man wie ein Indianer »Uff, uff, uff« ausrufen«, meinte Old Shorehand. »Nun, habe ich nicht gesagt, dass wir hier etwas hören würden, Sir?« »Und was? So ein Plan!« »Ich bin da oben im Lager der Truppen gewesen. Also von Ihnen ist Nahle Masiuf angefallen worden. Der Anführer hat mir zwar nicht gefallen, er war ein arroganter Kerl, der eigentlich eine Demütigung verdiente. Aber das, was diese Roten mit ihm vorhaben, können wir unmöglich geschehen lassen.« »Habt ihr mit ihm gesprochen?« »Ja.« »Kannte er euch?« »Nein.« »Und ihr habt ihm auch nicht gesagt, wer ihr seid?« »Ist mir nicht eingefallen.« »Dann will ich seine Arroganz begreifen. Sonst aber möchte ich den Menschen, und wenn es ein hoher Offizier wäre, sehen, der sich gegen Old Shatterhand anmaßend benehmen dürfte, ohne in die Käse zu fliegen, wie ihr euch da kürzlich ausdrücktet. Was aber sagt ihr zu dem Plane, den dieser Nahle Masiuf ausgeheckt hat?« »Meisterhaft ist er nicht.« »Ganz meine Meinung, aber so ein Kavallerieoffizier ist kein Westmann. Ich halte es für möglich, dass er sich nach dem Llano locken lässt.« »Und ich bin sogar überzeugt davon. Wenn ich den Plan nicht für meisterhaft halte, so will ich damit nicht etwa sagen, dass er nichts tauge.« »Oh nein, ich meine nur, dass zum Beispiel wir beide ihn ganz anders gestaltet hätten. Dennoch werden die Weißen in die Falle gehen.« »Wenn Wupaumugi mit Nahle Masiuf einverstanden ist.« »Das ist er, das ist er ganz bestimmt.« »Eigentlich sollten wir uns nach dem blauen Wasser schleichen, um zu beobachten oder gar zu hören, was beschlossen wird.« »Meint ihr nicht?« »Dieser Gedanke liegt sehr nah, aber wir werden ihn aus zweierlei Gründen nicht ausführen, von der Gefahr, die wir dabei laufen würden, ganz abgesehen.« »Und diese Gründe?« »Erstens nehme ich als für ganz sicher an, dass Wupaumugi zustimmt, also brauchen wir nicht zu lauschen. Und zweitens haben wir keine Zeit dazu. Ich bin überzeugt, dass Shiba Big morgen früh oder gar noch während dieser Nacht nach dem Suxmales Tavi aufbricht. Und da wir ihm zuvorkommen müssen, haben wir keine Zeit zu verlieren. Wir müssen schnell nach dem Lago Letezil, um zu sehen, ob unsere Apachen schon dort angekommen sind. Wenn sie da sind, lassen wir unsere Pferde nur kurze Zeit ausruhen und reiten noch vor Anbruch des Morgens nach dem Llano. Ist euch die Stelle bekannt, welche von den Comanchen Suxmales Tavi genannt wurde?« »Sehr genau sogar. Ich habe da stets Lager gemacht, wenn ich den Bloody Fox besuchte oder von ihm kam. In der Sprache der Apachen lautet der Name Gutes Non Tinkai, was ganz dasselbe, nämlich 100 Bäume, bedeutet.« »Diesem Namen nach scheint es dort Wald zu geben?« »Wald im eigentlichen Sinne nicht. Nur in Anbetracht der Lage am Wüstenrande ist dieser Name gerechtfertigt. Eigentliche Bäume gibt es wenig. Man findet lichtes Buschwerk, ein dürres, hoch aufgeschossenes Langholz, welches sich allerdings sehr gut zu den Pfählen eignet, die Shiba Big dort schneiden soll. Jetzt wollen wir zu den Gefährten zurück. Wir müssen über den Fluss, solange die Furt frei und unbeobachtet ist. Kommt!« »Das hat eine halbe Ewigkeit gedauert«, empfing uns Old Wubble, als wir bei ihm ankamen. »Hätte sich eure Abwesenheit verlängert, so wäre ich nachgekommen.« »Um uns in Gefahr zu bringen«, antwortete ich. »Das ist es ja, was ich euch abgewöhnen möchte. Ich bin überzeugt, dass euch dieser Fehler, den ihr nicht lassen zu können scheint, noch einmal ins Verderben führt.« »Old Wubble ins Verderben? Der denkt gar nicht daran.« »Ja, er glaubte es nicht. Er war trotz seines hohen Alters noch der leichtblütige, unbesorgte Cowboy von früher. Hätte er mir doch geglaubt. Die Worte, welche ich ihm gesagt hatte, waren eine Weissagung, welche leider später wörtlich in Erfüllung ging. Wir setzten über die Furt, ritten langsam durch den schmalen Waldstreifen des Flussufers und konnten dann unsere Pferde ausgreifen lassen, weil die Sterne uns das dazu nötige Licht spendeten. Dieser günstige Umstand erlaubte mir auch, eine so schnurgerade Linie einzuhalten, dass wir, als wir den Regenberg erreichten, gewiss nicht 2 Minuten umgeritten waren. Es war um Mitternacht, als wir die nicht bedeutenden 2 Höhen des Berges vor uns auftauchen sahen. Der Fuß des Berges war mit Gebüsch umsäumt. Als wir an demselben hinritten, hörten wir den Apachenruf erschallen. »Ti Arku, wer da?« »Old Shatterhand«, antwortete ich. »Owan Usta Ahonda, komm hierher.« Wir lenkten hin. Es trat ein Roter auf uns zu, der ganz nahe zu mir herankam, um mich zu betrachten. »Ja, das ist Old Shatterhand, der große Häuptling der Apachen«, sagte er. »Wir haben an verschiedenen Seiten dieses Berges Posten ausgestellt, um auf euch zu warten.« »Sind die Krieger der Apachen angekommen?« »Ja, 300 an der Zahl.« »Mit Proviant?« »Fleisch und Mehl für mehrere Wochen.« »Wer ist der Anführer?« »Enchar Ko, welcher der Liebling Winnetous ist, wie mein großer Bruder Old Shatterhand weiß.« »Ist Langes Messer mit zwei Bleichgesichtern bei euch hier eingetroffen?« »Sie sind hier angekommen und haben von den Taten Old Shatterhands erzählt. Meine Brüder mögen mir folgen.« Er führte uns ein Stück in das flache Tal hinein, welches sich zwischen den beiden Bergeshälften aufwärts zog, und bald langten wir im Lager der Apachen an. Enchar Ko war nicht nur der Liebling Winnetous, sondern auch der meinige. Wir begrüßten uns mit großer und aufrichtiger Herzlichkeit, und er erklärte mir, dass er sich und seine Schar unter meinem Befehl stelle. Parker und Hawley kamen natürlich auch herbei, um uns die Hände zu drücken. Wir erzählten ihnen in kurzen Worten, wie uns die Befreiung Bobs gelungen war. Sie hatten Sorge um uns gehabt, umso größer war nun ihre Freude. Eine Beratung brauchte nicht gehalten zu werden. Ich wollte nach dem Lano, das genügte. Ich teilte Enchar Ko mit, wie die Verhältnisse lagen, und da wir schlafen mussten, übernahm er es, die notwendigen Vorbereitungen so zu treffen, dass wir nach unserem Erwachen sofort aufbrechen konnten. Am nächsten Morgen, als die Sonne aufging, waren wir schon fern von dem Regenberge und unser Zug bewegte sich mit hinreichender Schnelligkeit über die Ebene, die nach dem schon mehr erwähnten Höhenzug geführt, von dem hinab man nach dem Lano steigt. Zwischen seinen östlichen Ausläufern gibt es jene fließenden Wasser, welche später im Sande versickern und wahrscheinlich dann sich in dem See sammelten, an dem Bloody Fox seine geheimnisvolle Heimstätte aufgeschlagen hatte. Old Shurhan freute sich über unsere Apachen. Er bemerkte, dass sie fast militärisch geschult waren. Eines so vortrefflich eingerichteten Proviantwesens wie sie konnte sich wohl kein anderer Indianerstamm rühmen, und als ich ihm während des Rittes erzählte und erklärte, welche Mühe sich Winnetou gegeben und welche Umsicht er aufgewendet hatte, um aus seinen Mescaleros eine Elitetruppe zu machen, wuchs die Hochachtung, welche er bisher vor diesem Häuptlinge empfunden hatte, noch weit mehr. Es waren sogar aus Gazellenhäuten angefertigte Wasserschläuche vorhanden, damit die Krieger nicht zu dürsten brauchten. Am Nachmittag überstiegen wir die erwähnten Höhen. Ich führte den Trupp nach einem mir bekannten Tale, in dem wir ausruhten. Es gab da ein kleines, freilich sehr dünn fließendes Wässerchen, welches aber trotzdem hinreichte, unsere Schläuche zu füllen. Dann ging es in den Llano Estacado hinab, in dessen leichtem, weißgelben Sand wir nordostwärts ritten. Dieses Tal lag ungefähr einen Vierteltagesritt südlich von den 100 Bäumen, wohin die Comanchen kommen wollten. Als die Sonne sank, machten wir mitten in der Wüste Halt. Sie lag rund um uns als eine durch nichts unterbrochene Sandebene, deren Horizont eine wie mit dem Zirkel gezogene Kreislinie bildete. Ein riesengroßes, mit Grieß und Zucker bestreutes, rundes Kuchenblech. Eigentlich ein sehr kühner Vergleich, wenn es sich um den öden, dürren, unfruchtbaren Estacado handelt. Wir stellten, obgleich wir gar nichts zu fürchten brauchten, Wachen aus und legten uns dann schlafen, nachdem die Pferde Masse und Maiskolben bekommen hatten, von denen eine ansehnliche Menge mitgebracht worden war. Der Schlaf in der kühlen Wüstennacht tat uns außerordentlich wohl und wir waren zum Weitermarsche gestärkt, als wir am Morgen erwachten. Der heutige Weg führte uns zuweilen an dürren Kaktusstrecken vorüber, vor denen wir unsere Pferde hüten mussten, damit sie sich nicht an den Füßen verwundeten. Diese Kaktusflächen treten einander oft nahe und schieben sich da oft so ineinander, dass man zu bedeutenden Wendungen und Umwegen gezwungen ist und sich nur schwer zwischen ihnen hindurchwinden kann. Wer ihre Lage, Ausdehnung und Beschaffenheit nicht kennt, der kann so in die Irre geraten, dass er sich nicht wieder herausfinden kann und wenn er keinen Proviant und kein Wasser bei sich führt, verloren ist. Am Nachmittag war es glühend heiß. Die Sonne brannte förmlich hernieder und es wehte ein Backofenwind, welcher die Luft mit dichtem Sandstaub erfüllte. Ich hatte einen sehr schweren Posten, denn ich war der Einzige, der den Weg kannte und also für unser Wohlergehen verantwortlich. Der Blick konnte die dicke Atmosphäre kaum durchdringen, und obgleich ich überzeugt war, die gerade Richtung eingehalten zu haben, gab es doch Verschiedenes, was geeignet war, mich irre zu machen. Zwar war der Neger bei mir, aber, die geistigen Schwächen seiner Rasse überhaupt nicht gerechnet, war er stets nur mit Bloody Fox durch die Wüste geritten, hatte sich auf diesen verlassen und konnte mir also nicht die geringste Auskunft geben. Es hatte Kaktusfelder gegeben, die jetzt verschwunden waren, und wo es keine gegeben hatte, da waren welche entstanden. Den Kompass zu fragen, hütete ich mich. Der Ortsinstinkt des Westmanns ist sicherer als die trügerische Magnetnadel. Ich musste unbedingt an Ort und Stelle sein, da, wo zwischen zwei ausgedehnten Kaktusstrecken ein offener Weg nach dem Wüstenwasser führte. Diesen Weg aber fand ich nicht. Wahrscheinlich hätte mir das Fernrohr von da aus, wo wir waren, die Bauminsel gezeigt, die sich rund um den kleinen See gebildet hatte. Aber die Luft war zu sehr mit Sand geschwängert. Ich wendete mich nochmals an Bob und erfuhr nach vielem Hin- und Herfragen endlich, was er mir schon längst hätte sagen können. Bloody Fox hatte sich nämlich noch mehr als bisher abschließen wollen und den Weg, den ich suchte, zugepflanzt. Er hatte mit großer Mühe und mit Hilfe des Wassers, das ihm zu Gebote stand, einen so breiten Kaktuskreis um sich gezogen, dass sein Home vom Rande desselben und mit bloßem Auge nicht gesehen werden konnte. Das wäre freilich ganz unmöglich gewesen, wenn es nicht schon vorher rundum meilenweite Kaktusstrecken gegeben hätte. Er hatte nur Lücken auszufüllen gehabt und mit Bob und Sanna monatelang daran gearbeitet. Während wir früher von Westen oder von Norden her zu ihm kommen konnten, hatte er da die Lücken ausgefüllt und dafür im Osten eine neue hergestellt. Sie war sehr schmal und ging so zickzackförmig, dass sich jeder Fremde sicher gehütet hätte, ihr zu folgen. Dass sein Home von einem so ausgedehnten Kaktuswalde umgeben sein konnte, das war freilich nur durch das Vorhandensein von Wasser möglich. Übrigens habe ich schon einmal diese wilden Kaktusfelder des Lando Estacado beschrieben. Siehe Winnetou, Band 3, Seite 88. Wir verdankten damals einem solchen Felde die Rettung vom Tode des Verschmachtens, und zufälligerweise befand sich auch ein Neger bei uns, der ebenso Bob hieß, aber mit dem jetzigen Neger Bob nicht zu verwechseln ist. Nun wusste ich endlich, woran ich war und wie ich zu Bloody Fox kommen konnte. Die Apachen durfte ich nicht mitnehmen, weil sein Home ein Geheimnis war und auch für sie wahrscheinlich bleiben sollte. Sie mussten sich also lagern, ich ließ auch alle Weißen bei ihnen und nahm nur den Neger mit, um ihm so rasch wie möglich die Gelegenheit zu geben, seine Mutter und Bloody Fox wiederzusehen. Wir jagten im Galopp um die gewaltige Kaktusstrecke herum, bis wir an der Ostseite derselben angekommen waren, was, da wir uns im Westen befunden hatten, beinahe eine Stunde dauerte. Wir fanden die Lücke und mussten, um ihr zu folgen, langsamer reiten, bald nach rechts, bald nach links, wie es das Zickzack mit sich brachte. Endlich erblickte ich die grünen, aber vom Sonde grau belegten Wipfel der Bäume und bald darauf das Haus, welches in ihrem Schatten lag. Vor demselben bewegte sich arbeitend eine weibliche Gestalt. Als Bob dieselbe erblickte, trieb er sein Pferd an und schrie: »Das sei Mutter Sanna von Masser Bob! Oh! Oh, oh, Mutter, Mutter, Sanna, Sanna, dein Boy kommen, Bob sein da, sein wieder da.« Sie drehte sich um, sah ihn und öffnete die Arme. So stand sie da, starr vor Freude, ohne ein Wort sagen zu können. Er hielt sein Pferd bei ihr an, sprang herab und warf die langen Arme jauchzend um sie. Sein Schreien war gehört worden. Die Tür wurde geöffnet und heraus trat einer, dem die Wiederkehr des Negers ganz gewiss ein Rätsel war, der aber trotzdem keine Miene verzog und dessen Gesicht nicht das geringste Anzeichen von Überraschung zeigte. Er stand still und unbeweglich vor der Tür, das dunkle Auge leuchtend auf Mutter und Sohn gerichtet. Sein langes, dichtes, blauschwarzes Haar war in einem helmartigen Schopf geordnet und hing dann noch weit auf den Rücken herab. Keine Adlerfeder, kein Abzeichen schmückte diese indianische Frisur. Man sah es ihm auch ohne dieses an, dass er kein gemeiner Indianer, kein gewöhnlicher Krieger war. Wer einen Blick auf ihn richtete, der war gewiss sofort überzeugt, einen bedeutenden Mann vor sich zu haben. Er war ganz so in Leder gekleidet wie ich. Um den Hals trug er den köstlich gestickten Medizinbeutel, die außerordentlich künstlich geschnittene Friedenspfeife und eine dreifache Kette von den Krallen und Zähnen der Grizzlybären, die er erlegt hatte. Die Züge seines ernsten, männlich schönen Gesichtes waren fast römisch zu nennen, nur dass die Backenknochen kaum merklich hervorstanden. Die Farbe seiner Haut war ein mattes Hellbraun mit einem leichten Bronzehauche. Das war Winnetou, der Häuptling der Apachen, der herrlichste der Indianer. Sein Name lebte in jedem Zelte, in jeder Blockhütte, an jedem Lagerfeuer. Gerecht, treu und klug, tapfer bis zur Verwegenheit, aufrichtig und ohne Falsch, ein Freund und Beschützer aller Hilfsbedürftigen, mochten sie weiß oder rot von Farbe sein. Aber ebenso ein Feind und strenger, unerbittlicher Gegner aller Ungerechten, so war er bekannt bei allen, die von ihm gehört oder ihn vielleicht gar gesehen hatten. Welch ein Glück, der Freund dieses Mannes zu sein! Bob schrie immer noch auf seine Mutter ein. Sein Entzücken schien sich zu steigern, anstatt sich zu vermindern. Inzwischen war ich langsam näher gekommen und Winnetou hörte die Schritte meines Pferdes. Er drehte sich um und erblickte mich. Auch jetzt blieb sein ehernes Gesicht unbeweglich, keine Wimper zuckte. Aber sein Auge vergrößerte sich und ein leuchtender Glanz inniger Liebe strahlte mir aus demselben entgegen. Ich stieg ab, wir schlangen die Arme fest umeinander und küssten uns wie Brüder, die einander lange nicht gesehen haben. Dann hielt er meine Hände fest, trat einen halben Schritt zurück, ließ seinen Blick an mir herniederschweifen und sagte: Mein Bruder Shatterhand kommt wie der Tau in den Kelch der dürstenden Blume und wie der Adler, der mit mächtigen Fängen das Nest seiner Jungen beschützt. Du hast droben in den Bergen der Sierra Madre meinen Zettel gefunden? Ich antwortete: Mein Bruder Winnetou ist meinem Herzen ersehnt wie der Sonnenstrahl dem Kranken und meiner Seele teuer wie das Kind der Mutter, die es geboren hat. Es sind viele Sonnen und Monde vergangen, seit mein Auge dich zum letzten Male erblickte. Ich war oben in der Sierra an der Lebenseiche und habe deine Zeilen gefunden und gelesen. Nun komme ich mit 300 Apachen unter Anführung des tapferen Enshar Ko, um sie deinen Befehle zu übergeben. Ist Bloody Fox nicht daheim? Er reitet täglich mehrere Male hinaus, um die Kaktus zu umkreisen und zu sehen, ob du kommst. Auch jetzt ist er fort und... Sieh! Er unterbrach seinen Satz und deutete bei dem letzten Wort dahin, woher ich gekommen war. Da kamen mehrere Reiter. Old Shorehand, Old Wubble, Parker, Hawley und Enshar Ko der Apache. Ihnen voran ritt Bloody Fox, genauso wie die mexikanischen Vaqueros, ganz in Büffelkuhleder gekleidet. Und zwar so, dass alle Nähte mit Fransen versehen waren. Eine breite rote Schärpe umschlang statt des Gürtels seine Taille und hing mit ihren Enden an der linken Seite herab. In dieser Schärpe steckten ein Bowie-Messer und zwei mit Silber ausgelegte Pistolen. Auf dem Kopfe trug er einen breitkrempigen Sombrero, quer über die Knie hielt er eine schwere, doppelläufige Kentucky-Büchse und vorn zu beiden Seiten des Sattels waren nach mexikanischer Art Schutzleder angebracht, um die Beine bis herunter auf die Füße zu bedecken und gegen Lanzenstöße und Pfeilschüsse zu beschützen. Er war jetzt 25 Jahre alt, ein voller, langer Schnurrbart beschattete seine Lippen. Der untere Teil seines Gesichtes mit den stark entwickelten Kauwerkzeugen deutete auf einen festen, unerschütterlichen Willen. Seine Augen aber schauten, vielleicht nur jetzt, da er sich freute, froh und mild in die Welt wie diejenigen eines Kindes, welches kein Würmchen, keinen Schmetterling anrührt, um ihm keinen Schmerz zu bereiten. Und doch war dieser jugendliche Mann der fürchterliche Avenging Ghost, dessen sichere Kugel jeden Geier des Estacado gerade in die Mitte der Stirn getroffen hatte. Er sprang mitten im Trabe von seinem Pferde und reichte mir die Hand. Nachdem er mich mit aufrichtig gemeinten, herzlichen Worten begrüßt hatte, wendete er sich an Winnetou. Dieses Mal habe ich sie gefunden, die ich suchte. Aber es sind nicht die Krieger der Apachen allein. Ahnt Winnetou, was für berühmte Männer ihm sein Freund und Bruder Shatterhand mitgebracht hat? Der Häuptling antwortete mit einem leisen Schütteln seines Kopfes. Hierauf stellte Fox sie vor. Hier steht Old Shorehand, einer der berühmtesten unter den weißen Jägern. Er ging nach dem Süden, um den Häuptling der Apachen kennenzulernen und traf dabei auf Old Shatterhand. Jetzt endlich standen diese beiden Männer einander gegenüber. Ihre Augen waren prüfend aufeinander gerichtet. Dann reichte Winnetou dem Jäger die Hand und sagte: Wen Old Shatterhand bringt, der ist dem Häuptling der Apachen willkommen. Ich habe viel von dir gehört. Nun mag die Tat an die Stelle des Wortes treten, wie heute die Person an die Stelle der Erzählung. Old Shorehand erwiderte einige Worte. Ich sah, dass Winnetou auf ihn einen großen, sehr großen Eindruck machte. Und hier, fuhr Bloody Fox fort, ist Old Wubble, welcher der König der Cowboys genannt wird. Er hat Old Shatterhand und Old Shorehand geholfen, Bob zu befreien. Es ging ein eigentümliches, ich möchte sagen heiteres Zucken über das Gesicht Winnetous, als er dem Alten seine Hand mit den Worten bot. Old Wubble ist dem Häuptling der Apachen wohl bekannt. Er ist pfiffig wie ein Fuchs, reitet wie ein Teufel und raucht gern Zigaretten. Das Gesicht des Alten strahlte bei dem Anfange dieser Begrüßungsrede. Kaum aber hörte er die letzten Worte, so verfinsterten sich seine Züge sofort und er rief aus. Thunderstorm, das ist freilich wahr, aber ich habe nun seit Monaten keine einzige zwischen die Lippen gebracht. Wo soll man sie hernehmen in dieser verteufelten Gegend? Wenn das nicht bald anders wird, fahre ich vor Sehnsucht aus der Haut und wickele mir Zigarren daraus. Tis clear. Er war ein so leidenschaftlicher Raucher, dass er sich ohne Zigarette nicht wohlfühlte. Daher dieser Gefühlsausbruch. Bloody Fox stellte auch noch Parker und Hawley vor, die auch einige freundliche Worte zu hören bekamen. Er hatte einen Rundtritt gemacht, um nach mir und den Apachen auszuschauen und war, von Norden kommend, während ich mit Bob östlich geritten war, auf sie gestoßen. Die Weißen hatten ihm sofort gesagt, wer sie waren, und er hatte sie eingeladen, schnell mit zu ihm zu kommen. Was hätten Winnetou, Fox und ich jetzt einander zu fragen und zu erzählen gehabt? Dazu gab es aber keine Muße, denn die Comanchen nahmen zunächst unsere ganze Zeit in Anspruch. Bob und Sanna mussten unsere Pferde zur Tränke führen, und wir nahmen alle vor dem Hause Platz, um uns zu beraten. Da stand eine aus rohen Brettern zusammengefügte Tafel mit zwei Bänken, wo wir uns niedersetzen konnten. Fox trat in das Innere seiner Wohnung, um uns zu bewirten. Aber obgleich das, was er uns vorsetzte und vorlegte, unsere Beachtung sehr verdiente, die Aufmerksamkeit derer, die noch nicht hier gewesen waren, wurde nach ganz anderen Richtungen gezogen. Sie blickten staunend rund umher. Was war das für ein Paradies, hier mitten in der glühenden Wüste? Da stand ein von der Natur gebildetes, fast kreisrundes Becken, dessen Durchmesser vielleicht 80 Schritte betragen mochte, bis an den Rand voll von hellem, köstlichem Wasser, über dessen Oberfläche die Sonne leuchtende Brillantblitze warf. Darüber zuckten schillernde Libellen hin und her, die nach Fliegen, Mücken und anderen kleinen Insekten jagten. An dem Ufer naschten unsere Pferde wie Feinschmecker von den außerordentlich saftigen Halmen des üppigen Delicacy-Grases. Niedrige Palmen spiegelten sich im Wasser, welches der Wind bewegte. Über ihren Federkronen bildeten hohe Zedern und Sykomoren ein schützendes Wipfeldach. Hinter dem Häuschen lag ein großes Maisfeld, in welchem sich eine Schar von Zwergpapageien um die goldigen Körner zankte. Das Häuschen selbst war nicht groß, aber für die Bedürfnisse des Bloody Fox hatte es Raum genug. Aus welchem Materiale es erbaut worden war, das konnte man nicht sehen, denn alle vier Seiten wurden ebenso wie das ganze Dach vollständig eingehüllt von den dichten Ranken, Blättern und Blüten der weißen rotfädigen Passionsblume. An mehreren in der Entwicklung vorgerückten Stellen sah man schon die gelben, süßen, dem Hühnerei gleichenden Früchte aus der Fülle der gelappten Blätter hervorleuchten. An anderen Stellen, wo die Blüten noch nicht verwelkt waren, schwirrten winzige Kolibris von Blume zu Blume. Diese Lilliputter der Vogelwelt, welche fliegenden Edelsteinen glichen, hatten den Weg über den Llano herüber nach dieser herrlichen Insel gefunden. Die Sykomoren, Zedern und Zypressen am Wasser waren alte Bäume, deren Samen, als noch kein Mensch eine Ahnung von dem Dasein dieser Wüstenoase hatte, von Vögeln hierher getragen worden war. Weiterhin gab es Anpflanzungen von Kastanien, Mandeln, Orangen und Lorbeerbäumen. Diese hatte Bloody Fox vor Jahren gepflanzt, ebenso einen breiten, sich weit um das Wasser ziehenden Streifen schnell wachsender Sträucher und Perennien der Kräuter, welche die Bestimmung hatten, den vom Winde herbeigewehten Sand von der Oase abzuhalten. Fox hatte von dem kleinen See aus Gräben nach allen Richtungen gezogen, um dieses Grün bewässern zu können. Wo die Bewässerung aufhörte, ging dieser üppige Pflanzenwuchs in an der Erde hinkriechende Kaktusarten über, welche jenen großen schützenden Ring um die Besitzung bildeten, von dem ich bereits gesprochen habe. Dieser schöne, von der Welt abgelegene Ort machte ganz den Eindruck der Tropen. Man hätte sich nach Südmexiko, nach dem mittleren Bolivien oder an die Urwaldränder Brasiliens versetzt fühlen können. Darum war das Staunen, mit welchem dieses kleine, mitten in der Wüste liegende Paradies betrachtet wurde, gar kein Wunder. Ich hatte zu Old Shorehand und Old Wubble, zu Parker und Holly davon gesprochen, aber dass es so sehr reizend hier sei, das hatten sie doch nicht gedacht. Als sie ihrem Entzücken durch Worte Ausdruck gaben, fühlte Bloody Fox sich geschmeichelt und bat sie, mit in das Haus zu kommen, er wolle es ihnen zeigen. Wenn man durch die von den Passivfloren umrahmte Tür eintrat, sah man, dass das Innere aus einem einzigen Raume bestand. Die vier Wände waren aus Schilf errichtet. Als Füll- und Bindemittel hatte der feine Schlamm des Sees gedient. Die Decke bestand aus langem, geflochtenem Rohre. An drei Wänden gab es hier ein kleines Fenster, dessen Öffnung von den Blumenranken freigehalten war. An der vierten Wand, von der daselbst befindlichen Tür weit vorgerückt, stand der aus Erde erbaute Herd, über dem sich der auch aus Schilf und Schlamm bestehende Rauchfang öffnete. Unter diesem hing ein eiserner Kessel. Der Fußboden war mit entharrten Fellen belegt. Es gab drei Bettstellen, welche aus an Pfählen befestigten Riemen bestanden und über die Bärenfelle gebreitet waren. Unter der Decke hingen Stücke geräucherten Fleisches und an den Wänden alle möglichen Waffen, die im fernen Westen zu sehen und zu haben sind. Einige Kisten dienten als Schränke oder Kommoden. Einen Tisch und mehrere Stühle, von Bloody Fox selbst zusammengezimmert, gab es auch. Den größten Schmuck der Stube aber bildete das zottige Fell eines weißen Büffels, an welchem der Schädel gelassen worden war. Das war die Uniform des Avenging Ghost. Fox hatte es stets übergeworfen, wenn er ausgeritten war, um einen Stakeman zu bestrafen. Daher die Schilderungen von dem entsetzlichen Aussehen des Geistes des Llano Estacado. Zu beiden Seiten dieses Büffelfelles steckten viele, viele Messer in der Wand. Grausige Erinnerungszeichen, denn der Rächer hatte sie den Stakeman abgenommen, die von ihm durch einen Schuss mitten in die Stirn getötet worden waren. Unter dem Lager des Bloody Fox gab es eine mit Fellen verdeckte Vertiefung, die in Blechkisten seine Munition enthielt. An der nördlichen Wand des Hauses, wohin die Sonne nicht kam, hing eine Anzahl von Lederschläuchen, zur Aufnahme von Wasser bestimmt. Mit ihrem Inhalte hatte Fox schon manchen im Llano verirrten Reisenden vom Tode des Verschmachtens errettet. So war die Insel in der Wüste und so war das Haus auf dieser Insel beschaffen. Dann saßen wir draußen und aßen. Mit Appetit zwar, aber schnell, um zur Beratung zu kommen. Ehe diese begann, ging Bloody Fox in das Haus und kam mit einem kleinen Pappkarton zurück, reichte diesen dem alten Wubble hin und sagte: »Hier, Mr. Cutter, das ist für euch, weil ich wünsche, dass meine Gäste sich wohl bei mir fühlen mögen.« Old Wubble nahm den leichten Karton, wog ihn in der Hand und sagte zweifelnden Tones: »Wohlfühlen? Meint ihr, dass dieses Dings da mein Wohlbefinden stärken werde?« »Ich bin überzeugt davon.« »Was ist denn drin?« »Öffnet und seht selbst.« »Hm, wenn ihr es nicht sagt, muss ich freilich aufmachen, sonst erfahre ich nicht, was es ist. Tis clear.« Er entfernte das Papierband, nahm den Deckel ab und stieß einen lauten Freudenschrei aus. »Himmel! Zigaretten! Zigaretten! Es sind Zigaretten! Und zwar 50 Stück! Volle 50 Stück! Und wem sollen die gehören, Mr. Fox? Etwa mir?« »Natürlich.« »Alle? Alle 50?« »Alle.« »Thunderstorm! Ihr seid ein edler Jüngling, ein sehr vorzüglicher Mann. Kommt her, kommt an mein Herz. Ich muss euch einen Smack, einen tüchtigen Smack geben.« Er zog den Bloody Fox an sich und gab ihm einen Schmatz, dass es nur so schnallte und knallte. Dann brannte er sich eine an und blies den Rauch mit einem Behagen von sich, welches aus jeder Falte und jedem Fältchen seines Gesichtes hervorlugte. Eigentlich hätte die Kameradschaftlichkeit ihn bewegen sollen, jedem der Anwesenden eines der kleinen Dingerchen anzubieten. Er tat dies aber nicht, denn er war ein zu leidenschaftlicher Raucher, als dass er ein so großes Opfer hätte bringen mögen. Über Winnetous Gesicht glitt ein leises, nur mir verständliches Lächeln. Er hatte keine Leidenschaft und keine Angewohnheit, und es war ihm beinahe unbegreiflich, dass ein alter Westmann, welchen man gar den »König der Cowboys« nannte, sich durch eine Zigarette in solche Begeisterung versetzen ließ. Ende von Abschnitt 15.